Ihr alle kennt den Boss. Ja, wir alle kennen den Boss. Ewig thront er oben im Schloss. Ewig thront er oben im Schloss. Ja, der König Großkotz lebt noch, aber einmal stürzt er doch. Ja, er thront da mächtig und feist. Ja, er thront da mächtig und feist. Und regiert wie Edom und reist. Und regiert wie Edom und reist. Ja, der König Großkotz lebt noch, aber einmal stürzt er doch. Ich, du, er, sie, es, wir, er, sie. Ich, du, er, sie, es, wir, er, sie. Beugen noch vor ihm das Knie. Beugen noch vor ihm das Knie. Ja, der König Großkotz lebt noch, aber einmal stürzt er doch. Weil es bleibt ja nichts, wie es war. Weil es bleibt ja nichts, wie es war. Denkt nur an den persischen Schar. Denkt nur an den persischen Schar. König Großkotz lebt aber noch, aber einmal stürzt er doch. Auch der dicke Faruk vom Nil. Auch der dicke Faruk vom Nil. Floh mit seinen Frauen ins Exil. Floh mit seinen Frauen ins Exil. König Großkotz lebt aber noch, aber einmal stürzt er doch. Selbst Haile Selassie perdu. Selbst Haile Selassie perdu. König aller Könige. König aller Könige. König Großkotz lebt aber noch, aber einmal stürzt er doch. Hussein und Bumibol. Hussein und Bumibol. Werden weggejagt, jawohl. Werden weggejagt, jawohl. König Großkotz lebt aber noch, aber einmal stürzt er doch. Juan und Gustav, Papst und Hassan. Juan und Gustav, Papst und Hassan. Einmal sind sie alle dran. Einmal sind sie alle dran. König Großkotz lebt aber noch, aber einmal stürzt er doch. Schließlich auch in England. Schließlich auf in England. Rollt die Krone in den Sand. Rollt die Krone in den Sand. Dann lebt König Großkotz nur noch, aber einmal stürzt er doch.